Krone auf dem Kopf und die Maus in der Hand können wir nonstop. Im Internet ein Gott, er regiert hier das Land, alle wissen doch. Bleiben drin, in Englisch I'm the King.